Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine Themennacht heute, wie gestern angekündigt. Und das Thema heute heißt Großeltern und Enkel. Ich möchte gerne mit den Enkeln sprechen über eure Großeltern. Was verbindet ihr mit euren Großeltern? Was habt ihr Schönes, Trauriges, vielleicht auch sehr Schlimmes oder sehr Rührendes mit euren Großeltern erlebt? Und natürlich auch umgekehrt die Frage an die Großeltern. Was für eine Beziehung habt ihr zu euren Enkeln und was ist da Schönes oder auch vielleicht weniger Schönes und Trauriges vorgefallen, über das ihr gerne reden wollt? Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und der erste Anruf heute Nacht ist 22 und der heißt Sascha. Morgen Sascha. Hallo Domian. Hallo Sascha. Bei mir geht's um meine Großeltern. Mhm. Und zwar eigentlich primär um meinen Opa. Mhm. Mit dem hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Mhm. Ich war auch sein Lieblingsenkel und wir haben auch richtig viel zusammen gemacht. Mein Opa, der war 75. Ja. Und der hatte dieses Jahr im April einen tödlichen Autounfall. Aha. Meine Großeltern, die haben vorher in einem anderen Ort gewohnt. Mhm. In einer großen Stadt. Und die sind dann zu uns aufs Dorf gezogen, bei uns ins Haus. Mhm. Die wohnten in einer Wohnung unten. Und 4 Wochen, nachdem sie zu uns gezogen sind, hatten sie halt diesen Autounfall. 4 Wochen danach schon? Ja, wie die ist waren das noch denn nicht umgemeldet und die Wohnung war noch nicht ganz ausgeräumt und ja. Ach du lieber Gott, wie ist das denn genau passiert? Die wollten einkaufen fahren. Ja, hallo? Die wollten einkaufen fahren, ich habe sie vom Hof fahren sehen. Ja. Und dann 5 Minuten später ging bei mir über dem Zimmer die Feuerwehrsirene an. Über dem Zimmer? Ja, die ist bei uns auf dem Dach vor unserem Haus. Ah. Wir haben eine alte Schule gekauft. Ja, ja. In kleinen Dörfern sind diese Reden auch auf Häusern irgendwie so. Wohnhäuser, ja. Mhm. Und dann bin ich halt runtergegangen. Meine Mutter hat am Fenster geguckt, wo die Feuerwehr langfährt. Und da habe ich als erstes gefragt, wo sind die Oma und der Opa hin? Mhm. Hat meine Mutter gesagt, sind die weggefahren? Ich so, ja, eben erst vor 5 Minuten. Mhm. Und dann so, wollen wir mal gucken, wo die Feuerwehr langfährt. Ich so, ja, können wir machen. Und sind wir halt Ortsausgang gefahren und da haben sich dann schon die Autos gestaut. Mhm. Und dann kam uns mein Bruder entgegen mit dem Fahrrad und der hat gesagt, ja, so wie es aussieht, ist es vom Opas Auto. Ach so. Aber er wusste es nicht genau. Ja. Er wollte auch nicht nochmal nach vorne gehen und gucken. Dann bin ich halt ausgestiegen, bin ganz nach vorne gelaufen und dann habe ich halt schon gesehen, dass es vom Opas Auto war und noch ein anderes Auto. Mhm. Und das waren halt von meinem Vater die Eltern. Ja. Und sind halt nochmal schnell nach Hause gefahren, haben meinen Vater geweckt, weil er erst von der Arbeit gekommen ist und sind wieder dahin gefahren dann. Der hatte Nachtschicht gehabt, oder? Ja, genau. Mhm. Und ja, mein Opa, der war da schon nicht mehr ansprechbar. Mhm. Und meine Oma, die war auch schwer verletzt, aber mit der konnten wir noch reden. Was ist denn da konkret passiert mit diesem Unfall? Die sind bei uns Ortsausgang rausgefahren und auf der ganzen Strecke bis zum Supermarkt ist eigentlich nur eine richtig scharfe Kurve. Mhm. Und in der Kurve, da kam denen einer entgegen, auch bei uns aus dem Ort, aus der gleichen Straße. Mhm. Der war 76 und der kam gerade vom Arzt und dem ist schwarz vor Augen geworden und der ist den frontal reingefahren. Der hätte eigentlich gar kein Auto fahren dürfen. Was ist denn aus dem Mann geworden? Der ist auch gestorben bei dem Unfall. Der ist auch gestorben. Mein Gott, was für ein Unglück, was für ein Unglück. Also dein Opa ist aber nicht dann an der Unfallstelle schon verstorben. Nein, der ist dann, also meine Oma und mein Opa sind in 2 verschiedenen Krankenhäuser gekommen. Mhm. Und mein Opa ist dann 5 Tage danach auf der Intensivstation gestorben. An den Folgen des Unfalls. Der hätte eigentlich schon die erste Nacht schon nicht überleben sollen, haben die Ärzte gesagt, aber es hat dann noch... Ja, die Werte hatten sich dann stabilisiert wieder und da war ja alles kaputt, die Milz war gerissen, die Leber, die Rippen in der Lunge und ja. Wie alt ist dein Opa geworden? 75. 75. Und wie ist es der Oma dann ergangen weiter? Da ging es nach dem Unfall nicht so gut von der Luft her. Aber die hat sich dann schon wieder erholt, die Verletzungen. Ja, schon, aber sind starke Probleme mit der Luft geblieben. Mhm. Und die ist dann jetzt an einer Lungenentzündung gestorben. Ach, die ist auch gestorben? Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du am Anfang gesagt hast, wann war denn dieser Unfall? In diesem Jahr oder voriges Jahr? Oder? Der war voriges Jahr. Voriges Jahr? Mhm. Im April. Voriges Jahr im April. Und die Oma ist jetzt wann gestorben? Die ist dieses Jahr im April gestorben. Also ein Jahr später. Hältst du es für möglich, dass sie auch aus Unglück gestorben ist? Dass sie nicht mehr genug Kraft hatte, nachdem ihr Mann so tragisch ums Leben gekommen war? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die war eigentlich, es ging einigermaßen noch gut. Die ganzen Kinder und Enkel haben in dem Ort gewohnt und kamen auch alle jeden Tag zu Besuch und da war immer viel los und das war eigentlich auch ganz unerwartet. Ja. Da ging es nicht so gut und da waren halt immer alle da, auch nachts. Und dann haben wir sie ins Krankenhaus gebracht und er hat sie noch gesagt, sie sollen die Tür danach zumachen. Sie bleibt ja nicht lange weg und nachdem sie ins Krankenhaus gekommen ist an dem Tag, da war sie auch schon nicht mehr ansprechbar dann. Du hast gerade am Anfang gesagt, es geht eigentlich so um den Opa. Und der Opa war deine Hauptbezugsperson von den Großeltern. Ja. Also das Verhältnis war eng. Ja, das war richtig eng. Wir haben alles gemacht. Mein Opa, der war 75, aber der war noch topfit. Also der ist noch Inliner gefahren, Achterbahn, Kanu, alles. Ja. Echt, der ist noch Inliner gefahren? Das ist ja cool. Die hat er sich gekauft und ist dann gleich den steilsten Berg hier runtergefahren. Dann ist er auch ganz schön auf die Schnauze geflogen. Also umso, ich meine, es ist immer furchtbar, wenn sowas passiert, aber wenn jemand dann auch noch so vital ist und so im Leben steht, in dem Alter, und nun hatten sie gerade einen Umzug hinter sich, das ist für alte Leute ja auch immer ein großer Schritt, sich dann nochmal einzugewöhnen. Und dann passiert nach 4 Wochen so ein Unglück. Ja, eine Woche vorher ist von meiner Tante der Sohn auf die Welt gekommen, also noch ein Enkel von meinen Großeltern. Und eine Woche später hat meine Schwester Kommunion gehabt. Wenn das für dich so eine enge Bezugsperson war, der Opa, wie bist du denn dann mit dem Verlust zurechtgekommen? Wie hast du das empfunden? Nicht gut. Auch bis heute noch nicht so gut. Gehen wir davon aus, dass das der erste nahe Mensch ist, den du verloren hast? Ja, meine anderen Großeltern, die sind schon gestorben, da war ich noch klein, also da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Mein Onkel, der ist 2003 gestorben, mit 50. Also bis heute sagst du, hast du damit zu tun noch, dass du an ihn denkst und. Ja, ich habe ja auch die Urne getragen auf der Beerdigung. Die hast du getragen? Die habe ich getragen, ja. Das ist aber eine große Tat, würde ich mal so sagen. Ja. Also nach der Trauerfeier trägt man dann die Urne zum Begräbnis, zum Grab und dahinter geht dann die Trauergemeinde. Ja, genau. Das ist aber Respekt, ziehe ich aber den Hut. Das habe ich dann auch dieses Jahr bei meiner Oma auch gemacht. Weil meine Oma war auch wichtig für mich und mit der konnte ich auch über alles reden und ja. Bist du ein toller Typ für deine 22, muss ich sagen. Wirklich. Was ging dir denn da durch den Kopf? Kann man das beschreiben, wenn man einen geliebten Menschen in der Urne vor sich herträgt zum Grab? Na, weiß ich nicht. Ich kann es halt bis heute irgendwie noch nicht so richtig glauben. Manchmal komme ich heim und denke, ja, jetzt gehe ich nochmal zur Oma und zum Opa und rein. Guck, was die machen, aber ja. Gehst du denn oft zum Friedhof? Ja. Ja. Alle 2 Tage. Ja. Sprichst du mit deinen Großeltern? Ja, mach ich auch. Machst du auch. Ja. Glaubst du so an ein Leben nach dem Tod? Glaubst du, dass sie noch weiter existieren? Ja, das glaube ich. Ich habe zu meinem Opa dann, als er im Krankenhaus auf der Intensivstation gesagt, noch kurz bevor er gestorben ist, dass er mir ein Zeichen geben soll, wenn er dann, weiß ich nicht, im Himmel angekommen ist oder so. Und als er dann gestorben ist, war ich dann zu Hause, es war dann nachts irgendwann, habe ich halt alles gewartet, aber kam nichts und ich hatte halt den Fernseher an und habe halt gesagt, ja, ich habe doch gesagt, du sollst mir ein Zeichen geben und in der Sekunde ging dann auch der Fernseher aus von mir. Da habe ich mich dann erstmal erschrocken. Der Fernseher ging aus? Ja. Einfach so? Ja, genau, einfach so. Und ich habe das gerade so vor mich hingesagt. Ich hatte gesagt, du solltest mir ein Zeichen geben, wenn du oben angekommen bist, und dann ging der Fernseher aus. Das berührt einen dann, ne? Ja. Aber das hatte doch sicher auch ein bisschen was Tröstliches, dass du dieses Zeichen bekommen hast, oder? Ja. Irgendwo schon. Ja, schon. Aber es bringt eben deinen Großvater dir nicht zurück. Nein. Nee. Er hat sich erst eine Woche vorher einen Wohnwagen gekauft gehabt. Also die hat noch große Pläne. Ja, ja, der wollte, weiß ich nicht, der wollte mit mir noch in den Garten, wollte das Dach abdichten, alles, ja, war alles in Ordnung. Und ja, man kann dieser Scheißunfall. Ich glaube, dass deine Großeltern zu Lebzeiten verdammt stolz auf ihren Enkel waren. Ja, waren sie. Das glaube ich. Das glaube ich. Sascha, tut mir sehr leid, dass deine Großeltern tot sind. Tut mir sehr leid. Aber ich glaube, du hast alles richtig gemacht, und wenn sie irgendwo sind und dich wahrnehmen, werden sie auch jetzt noch sehr stolz sein, da bin ich sicher. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, wir machen weiter mit Helga, und Helga ist 69. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Helga. Unsere Sendung heißt Großeltern und Enkel. Ja, ja. Deshalb habe ich auch angerufen. Gestern Abend habe ich deine Sendung noch gesehen, und dann kam das Thema Großeltern und ihre Enkelkinder. Ja. Und da habe ich mir die Nummer aufgeschrieben und habe ich gesagt, so, da rufst du mal an. Sehr gut. Ja. Und schon bist du da. So soll es sein. Ja, genau. Es freut mich auch. Also ich muss sagen, ich bin ein Fan von dir und gucke Dankeschön. Schon seit zig Jahren. Mhm. Ich bin aber ein Nachtmensch, deshalb kommt das. Ja, auch, muss man auch sein. Ne? Ja. Sonst ist es ja doch sehr spät. Ja, genau. Du willst über deine Enkel oder deinen Enkel erzählen. Also ich habe 4 Enkelkinder, alles Jungs. Mhm. Der Große ist 19, der Zweite ist 12. Das sind die Kinder von meiner Tochter und vom Schwiegersohn. Mhm. Und dann habe ich noch 2 Enkelsöhne, die sind von meinem Sohn mit der Schwiegertochter. Und der Große ist 5 und der Kleine ist 2,5 Monate. Mhm. So, und die großen Jungs, die habe ich mit großgezogen. Ach, den 19-Jährigen und den 12-Jährigen. Ja, und da habe ich auch ein ganz besonders inniges Verhältnis Wie zu kommt den das? Jungs. Wie kommt das, dass du sie mit großgezogen hast? Das ist so, meine Tochter hat bei dem Großen noch studiert. Mhm. Und wenn sie dann an der Uni war, und dann hat sie so, als der Kleine noch ganz klein war, hat sie so Panikattacken gekriegt und hatte Angst, dem Jungen wäre was passiert. Mhm. Und dann hat sie sich aufs Rad gesetzt und ist nach Haus geflitzt, und der Kleine lag dann im Bettchen und hat sie angestrahlt. Mhm. Aber sie war dann sehr gestresst dann, ne? Mhm. Kann man ja auch verstehen, ne? Erstens die Panik, dem Kind könnte was passiert sein. Ja. Und ich habe zu der Zeit auch noch gearbeitet, und dann habe ich zu ihr gesagt, ich höre auf, mach du deinen Beruf fertig. Ach, das ist ja toll. Das heißt, das hast du für deine Tochter gemacht? Ja, damit, gerne. Und damit, damit der Enkel dann, dass du auf den Enkel aufpassen kannst. Ja. Und hat er denn ganz auch dann tageweise bei dir gewohnt? Ja. Ach so. Und hast du alles gemacht, gekocht und was man so macht. Ja. Ja. Sie hat so geregelt, dass sie dienstags und mittwochs und donnerstags an die Uni musste. Und ich bin mir den kurzen dann dienstags holen gegangen. Und er hat dann auch bei uns geschlafen. Wir wohnen nur so, zu der Zeit haben wir nur 50 Kilometer auseinander gewohnt. Ah ja, da ging das ja. Ja, da ging das ganz gut. Und der ist dann auch gern zu Oma und Opa gekommen. Ja, klar. Ja, ja. Wir hatten, also ich muss ehrlich sagen, mir hat das auch selber oder meinem Mann hat das auch sehr gut getan. Ne? Und der Bursche ist jetzt 19? Der ist 19. Und wie ist heute das Verhältnis zwischen euch? Also ich kann sagen, was heute war. Und zwar ist er in Münster zum Test bei der Polizei. Er möchte gern Polizist werden. Mhm. Und hatte heute den ersten Prüfungstag. Und dann hat er uns heute Nachmittag angerufen und hat uns dann erklärt, was heute gelaufen ist. Er weiß ganz genau, dass wir auch mitfiebern natürlich. Ach so, das ist ja schön. Das heißt, er bezieht euch auch jetzt, wo er älter ist, mit in sein Leben ein und ruft dann an, Oma, das ist passiert und ich habe das geschafft und morgen wird das sein und so weiter. Ja, ja. Und was ist mit dem 12-Jährigen? Und der 12-Jährige, ja, da ist auch diese Woche ist was passiert. Und zwar hatte ich letzte Woche so eine schlimme Erkältung. Und dann rief die Tochter an und sagte, Mama, der, ich sag jetzt den Namen, der Richie möchte dich gerne pflegen kommen. Der stellte sich dann vor, wunders wie krank ich wäre. Ja. Er möchte dir gerne Tee kochen und Butterbrötchen schmieren. Das ist ja süß. Und dann sollst du im Bett liegen bleiben. Und dann habe ich allerdings zu ihm gesagt, er soll das nicht machen, weil ich würde ihn dann anstecken. Ja, ja, ja, und dann wäre er 8 Tage aus der Schule raus. Das wollen wir natürlich nicht. Also, das ist doch mal was sehr Schönes, was du erzählst. Ja. Kriegst du das zurück, was du gegeben hast? Auf jeden offensichtlich. Fall. Und da ist eine enge Verbindung zwischen dir, euch, wahrscheinlich deinem Mann und dir und den Jungs. Ja, der ist auch ganz stolz auf die Jungs. Wir fahren auch zusammen in Urlaub. Wir waren jetzt 3-mal hintereinander in Frankreich in Urlaub. Mhm. Und da fährt der 19-Jährige auch noch mit. Ja, klar. Ah, ja, ja. Klar. Mhm. Und dann mieten wir uns da ein Hausboot auf dem Kanal de Midi. Den kennst du bestimmt auch. Ja, aber ich war da noch nie. Ja, das ist super. Das ist eine ganz tolle Sache. Wie? Ist dann die ganze Familie da oder nur Oma? Ja, das sind dann 6 Personen. Also, verstehe. Nee. Also eine glückliche Familie. Ja, kann man so sagen. Das ist sehr schön zu hören, weil ich höre hier auch sehr viele traurige Sachen, wo es eben nicht so funktioniert. Ja, ich habe eben gehört mit dem jungen Mann. Zum also Beispiel? Tut mir furchtbar leid. Ja, das ist dann ganz tragisch gewesen. Ja, kann ich auch gut nachfühlen, dass er traurig ist. Ja, also. War er ja sehr. Ja, Mensch Helga, schön, dass du uns diese schöne und nette Geschichte erzählt hast. Ja, das muss auch und, mal ja, sein. Ja, absolut, da freue ich mich auch. Und ich wünsche natürlich dir und deinen Enkeln weiterhin alles Gute, dass ihr dicke Freunde bleibt. Ja, und das bleibt noch viel, wir. Ja, und dass ihr noch viel und lange miteinander gute Sachen erleben könnt. Ja, und ich kann dir auch eins sagen, wenn der Große vor mir steht und sagt, grüß dich Oma, wie geht's dir? Und er drückt mich dann und das ist so ein irres Gefühl, das kann ich dir nur sagen. Das ist Glück dann, ne? Ja, das ist Glück. Also man muss auch auf Holz klopfen, dass es lange noch so bleibt. Das tun wir jetzt mal. Ja, Machen wir mal hier. Okay. Liebe Helga, alles Gute dir und deiner Familie. Danke schön. Tschüss, ciao. Ich hätte von dir gerne ein Autogramm. Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, okay, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt zu unserem Thema heute. Das Thema heißt Großeltern und Enkel. Und ich frage euch, die Großeltern, was habt ihr mit euren Enkeln schon Besonderes erlebt? Was bedeuten euch eure Enkel? Oder was habt ihr auch weniger Schönes mit denen erlebt? Und frage an die Enkel, was sind die Großeltern für euch? Habt ihr gute Erinnerungen an die Großeltern? Oder vielleicht weniger gute? Vielleicht sogar schlimme Erinnerungen? Das gibt es ja nun leider auch. Also Telefonnummer 0800 220 50 50. Hier ist Guido. Guido ist 39. Guido, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier bin, aber ich bin ganz nervös. Du glaubst gar nicht, wie schnell das verloren geht. Ja, ich hoffe mal. Also, ne? Ich möchte vorweggeben, dass ich so einen leichten Sprachfehler habe. Das heißt, es kann schon mal sein, dass es ein bisschen hakt oder dass ich mal kurz schweigen muss, weil ich leider nach einem Wort suchen muss. Okay. Also, ja. Ich möchte anrufen, und zwar ist mein Opa ist ja Landesvorsitzender der NPD gewesen in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und mein Vater war dagegen Mitbegründer von den Grünen in Nordrhein-Westfalen und so weiter, ja. Oh, das war aber ein Unterschied. Ja, das war ein ganz schöner Unterschied, genau, ja. Dein Großvater war, der lebt nicht mehr. Ach, der lebt nicht mehr. Deswegen, sage ich das jetzt so, ja. Ja. Hast du das denn noch mitbekommen, dass beide in diesen unterschiedlichen Parteien aktiv waren? Ja, später schon. Also als Kind habe ich das eigentlich nicht so mitgekriegt so richtig. Also es kam zum Beispiel vor, dass ich als Kind irgendwie im Parteibüro von der NPD gesessen habe und da ja Briefe abgestempelt habe und dann 2 Wochen später war ich auf dem Parteitag von den Grünen oder so, ne? Hm. Gab es denn einen engen Kontakt zwischen den Familien? Den gab es. Also dein Vater, der Grüner war, hatte dennoch auch den privaten Kontakt zu seinem Vater, deinem Opa? Das war jetzt der Vater von meiner Mutter gewesen. Egal, es gab keine Streitigkeit in der Familie. Nee, gar nicht. Also die haben sich eigentlich über Politik gar nicht unterhalten. Aber da muss es doch am Kaffeetisch zoffen, wenn der eine in der NPD ist und der andere bei den Grünen. Also da muss man ja gar nicht bei den Grünen sein. Da reicht es aus, wenn man in einer anderen Partei ist. Ja, es war aber gar nicht so. Also, da wurde ein ganz großer Deckel draufgelegt, da war ein ganz großes Schweigen und da wurde einfach nicht diskutiert und wurde auch nicht drüber gesprochen. Also jeder hat, also der war jeweils so, dass der eine den anderen hat so machen lassen, wie er wollte, man wurde nicht drüber geredet. Wie alt warst du? Du bist jetzt 39, als, ja, dein, genau, als dein Großvater gestorben ist. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich denke, da war ich so 22 oder so. Achso, na gut, da hast du schon eine Weile ja schon doch so. Ja, so ja, hast du dann mit ihm mal über seine bizarre politische Einstellung und sich unterhalten können? Nee, das ist eigentlich nie zu gekommen. Ich frag mich, also ich denke mir, ich habe das so ein bisschen angenommen, was mein Vater auch hatte, dass man einfach drüber schweigt, so, dass man einfach auch weiß, dass man, wenn man jetzt da was anfängt an Diskussionen, dass es eigentlich keinen Sinn macht, weil man einfach nicht auf eine Ebene kommen kann. Wie war denn dein persönliches so Herzensverhältnis zu deinem Opa? Also ich war gerne bei ihm, ich war auch in den Ferien bei ihm und habe das auch, ja, mochte ihn gerne und habe ihn auch lieb gehabt und so weiter. Mhm. Und er hat mir einfach auch viel so von der vom Ruhrpott so gezeigt und erklärt. Achso, ja. Aber er hat nicht versucht, dich dann auch mit in die NPD-Ecke zu ziehen? Nee, gar nicht. Also das war von meinem Vater her auch nicht und auch von meinem vom Opa dann auch nicht. Dann auch nicht, genau, ja. Aber was für eine kuriose Familienkonstellation. Ja, hast du, lebt dein Vater denn noch? Der lebt leider auch nicht mehr, ne? Der ist auch vor 10 Jahren gestorben, ja. Hast du denn dann mit ihm mal darüber reden können, wie das kommt, dass der Opa? Nee. Also das ist einfach nur so ein großes Schweigen irgendwie so. Das mich aber schon immer wieder beschäftigt. Und ich muss mal kurz nochmal erwähnen, ich habe vor 9 Jahren mal eine Psychose gehabt. Hm. Und da kam das Thema wieder hoch. Mhm. Weil da habe ich mich intensiv damit beschäftigt, so wo stehe ich eigentlich und so weiter. Ich habe ja zum Beispiel gedacht, dass ich vom Geheimdienst verfolgt werde und so weiter, weil ich eine besondere Person bin, die da links und rechts irgendwie so ist und ich bin deswegen was außergewöhnlich ist, was da. Aber das war nur ein Zeichen der Psychose. Das war das war ein Zeichen der Psychose. Ja, genau, ja. Lebt die Oma auch nicht mehr? Die ist leider schon gestorben, wo ich geboren wurde. Ach so. Ja. Ach so. Ja, die leben alle nicht mehr. Also gibt es wirklich niemanden, mit dem du da. Meine Mutter noch, ja, die ist noch da, ja. Und hast du mit der denn mal drüber gesprochen? Was ich habe das schon mal so, die haben ein wenig thematisiert, so, aber so richtig intensiv eigentlich auch nicht, ne? Weil die weiß doch nun wahrscheinlich am besten, ja. Die kennt kannte ihren Vater, das war ja ihr Vater. Ja, also meine Mutter ist eigentlich eher so, dass sie sich so ein bisschen schämt dafür, so, ne? Mhm. Während ich da immer ein bisschen offener bin und das eigentlich als Erlebnis sehe, so, ne? Dass ich da verbinden kann zwischen links und rechts irgendwie so. Weißt du denn, ob dein Opa später zur NPD gekommen ist oder war der von direkt nach dem Krieg schon dabei oder war der auch in der NSDAP? Oder nee, das nicht. Also da war er noch zu jung für, aber der war eigentlich schon immer in der NPD, ja. Direkt nach dem Krieg, als es die Partei der Neuen gegeben hat? Ja. Und die Motivation ist völlig unklar, was da los war. Nee, das kann ich nicht sagen. Welche Partei bist du denn? Also ich wähle die Linke, aber ich bin in keiner Partei. Also, ich bin momentan in der Hausbesetzer-Szene hier in Dortmund unterwegs, sag ich mal so. In der Hausbesetzer-Szene? Genau. Szene. Ja. Also wir wollen ein Haus haben für ein unabhängiges Zentrum hier in Dortmund. Ja, okay, ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema, genau. Ja. Aber wenn du ein Linker bist, dann musste ich ja das noch mehr entsetzen, dass der Opa aus der Ecke kam, ne? Ja, aber das ist schon, aber ich finde das nicht gut, aber ich finde das eben, das ist so eine Erfahrung, die einfach gut ist. Ne? Ja, absolut. Vor allen Dingen ist es, du bist ja auch zwiegespalten, wenn du sagst, dass du so gefühlsmäßig ein enges Verhältnis zu deinem Opa hattest. Ja, genau, ja. Das kann man ja auch nicht abspalten. Nee, genau, ja. Das war ja nun mal, das ist ja ein Wert und eine Qualität. Genau, und das andere ist ein Geheimnis letztendlich, was ihn bewogen hat. Ne? Wahrscheinlich würdest du heute gerne mit ihm diskutieren. Ja, ne? Also mehr auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es geht eben nicht mehr, ne? Genau, ja. Ja, das ist sehr schade. Ja. Guido, danke, dass du uns das erzählt hast. Das ist auch eine kuriose Enkel-Großeltern-Verbindung gewesen. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke auch. Tschüss, ne? Guido. Ciao. Ja, tschüss. 0800 220 5050 Felicitas 20. Guten Morgen. Hallo, grüß dich. Felicitas, du willst uns auch über deine Großeltern was erzählen? Ja, gerne. Erzähl. Also, es geht um meine Oma. Hm? Die verstarb 2004 mit 63 Jahren an einem Sarkom im Bauch. An was? An einem Sarkom. Was ist das? Das ist eine Krebsart. Ah, was für eine Krebsart ist das? Das ist eine ziemlich aggressive Krebsart, die sehr schlecht bzw. gar nicht zu heilen ist, weil ein Sarkom sehr schnell wächst. Und wo tauchen dann die Tumore auf? Wo genau, weiß ich nicht. Bei meiner Oma war es im Bauch. Mhm. Also ob das jetzt auch woanders geht, kann ich dir nicht sagen. Da habe ich mich nie drüber informiert. Mhm. Das ist nun 6 Jahre her, genau, dass sie gestorben ist. Da warst du 14. Genau. Wie war denn das damals für dich? Wie hast du das in Erinnerung? Grauenvoll habe ich das in Erinnerung. Da in der Situation war ich eher mechanisch dabei. Also ich habe einmal geweint, als ich erfahren habe, dass sie Krebs hat, und dann die ganze Zeit, bis ich starb, und darüber hinaus nicht mehr. Mhm. Wie lange hat sie denn leiden müssen? Wir haben es abgezählt, es waren 84 Tage. Mhm. Sie ist nie groß zum Arzt gegangen, war kein großer Arztgänger, sonst hätte man das wahrscheinlich auch viel früher bemerkt. Also als der Notarzt dann kam, als sie zusammenbrach, haben wir ihr das Hemd ausziehen müssen für die erste Untersuchung, und da hang da sowas wie eine dritte Brust. Ach du lieber Gott. Sie hat das ignoriert. Ach du je. Was sagt sie deine... Sie ist einfach nicht zum Arzt. Bitte? Die ist einfach nicht zum Arzt. Und eigentlich wäre mir jetzt danach, sie darf jetzt so aufweigen. Ich liebe sie über alles. Aber wie man so blind sein kann, das geht mir nicht in den Kopf rein. Was hat deine Mutter? Ist das die Mutter von deiner Mutter? Genau. Ja, was hat sie denn dazu gesagt, dass ihre Mutter nicht zum Arzt gegangen ist? Sie hat natürlich auf sie angeredet, immer wieder geht zum Arzt. Sie wusste ja auch nicht, dass sie da eine dritte Brust hat. Sie wusste nicht, dass es so schlimm ist. Nein. Das wusste sie nicht. Und meine Oma ist, nein, ich bin gesund und bla und sonst was. Ich werde steinalt und ja, schon klar. Dein Verhältnis war sehr gut? Ja, ich habe diese Frau geliebt, abgöttisch. Ich hätte die viele Sachen über sie erzählen können. Sie hat mir eine wundervolle Kindheit bereitet. Mhm. Also bist du viel bei deiner Oma gewesen? Ja. Das ist interessant, das ist auch oft so ganz enge Verbindungen, manchmal enger zwischen Enkel und Oma und Opa gibt, als zwischen den Kindern und den Eltern. Ja, finde ich ehrlich, ja, auch sehr interessant. Ja. Ich habe mir einfach schon vorgenommen, genau so eine Oma zu werden wie sie. Also, ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit, du bist ja erst 20. Ja, man kann ja mal denken. Ne? Vielleicht liegt das auch darin, dass Oma und Opa dann mehr Zeit für die Enkel haben als die Eltern, die dann arbeiten müssen und abgelenkt sind von ihrem Alltag und so weiter. Vielleicht. Meine Mutter hat immer gemeckert, dass ihre Mutter ja nie so nett zu ihr gewesen wäre als zu mir und meiner Schwester. Das kann ja vielleicht, nett wird sie auch gewesen sein, aber sie wird vielleicht auch nicht so viel Zeit gehabt haben. Das war dann auch nur eine andere Zeit, ja, das war damals anstrengender, als dass deine Mutter jung war und so weiter. Da musste die Oma wahrscheinlich viel arbeiten. Genau. Als deine Oma dann verstorben ist, hast du sie nochmal tot gesehen? Ja. Wie war das für dich? Dadurch, dass ich emotional da komplett zugemacht habe, war das für mich eigentlich, muss ich sagen, wie Fernsehschauen vielleicht. Das klingt total herzlos, aber ich habe zugemacht in der Zeit. Ich habe dieses Bild in Erinnerung, aber es sagt mir nichts. Wo hast du sie denn gesehen? Im Sarg. Im Sarg. Bei einem Bestatter oder in der Trauerhalle? Ja, in der Trauerhalle. Sie war nicht aufgebahrt, wir haben sie vor der Bestattung nochmal gesehen. Mhm. Der Sarg wurde nicht aufgemacht bei der Trauerfeier. Sie war komplett überschminkt, also das war nicht meine Oma, die war zwar immer geschminkt und so auf Lady, sie hat immer gesagt, wenn sie sich zum Einkaufen geschminkt hat, dass sie ja ihren Traummann treffen könnte, aber so geschminkt wie da, nee, das war nicht sie. Also war das eher ein irrealer Eindruck, den du da hattest? Ja. Wann, du sagst, das war damals, du hast es gar nicht an dich rankommen lassen. Ich habe einmal geweint und dann, das habe ich nicht absichtlich gemacht. Nee, das glaube ich. Das ist ein Schockzustand und so ganz viele Leute reagieren so. Aber irgendwann kommt dann die Trauer. Wann kam sie bei dir? Die war bestimmt immer da. Also dann hat sie sich gezeigt. Zusammengebrochen bin ich 2006. Also ich wurde immer aggressiver. Hab niemand mehr an mich reingelassen, hab keine Gefühle mehr empfunden und war da auch in Therapie und musste erstmal wieder lernen zu weinen. Ah ja, also du warst sogar in Therapie? Ja. Und dann ist das alles rausgekommen? Das mir sagte mein Therapeut, dass es wohl gut wäre, dass ich nicht über alle Sachen sprechen würde, weil da so viel passiert ist, dass würde ich das wahrscheinlich alles offenbaren, würde es mir dann noch schlechter gehen als jetzt. Aha. Also gibt es da noch andere Problemfelder? Nein, jetzt speziell mit ihrem Tod. Ach so, speziell mit dem Tod? Ja. Ah ja. Also das was ich da gesehen habe, das wünsche ich nicht meinem schlimmsten Feind. Aber dann mach mir doch mal eine Andeutung. Was hast du gesehen? Also dadurch, dass der Sarkom ja so schnell wächst, hat man natürlich versucht, ihn wegzuschneiden. Hm. Und sie wurde operiert und ein paar Tage später ist ihr der Bauch aufgerissen. Mhm. Das war als Beispiel. Und das Krebs riecht ekelhaft. Aber das hast du doch nicht gesehen, den aufgerissenen Bauch. Den aufgerissenen, natürlich. Ja, hast du gesehen? Der ist halt irgendwann gestunken im Zimmer, im Krankenzimmer. Ja. Und sie so, was denn das, ne? Und, ja. Und sie so, weiß ich nicht, sie war noch wach. Das war ganz komisch, dass sie da nicht irgendwie bewusstlos wurde oder so. Und wir haben nur die Decke weg und da war schon alles voller Blut und voller Eiter und das war dann der aufgerissene Bauch. Und da warst du dann zufällig da und hast es gesehen? Genau. Mhm. Genau, diesen Geruch, der ist einmalig, den riecht man nirgendwo, aber ich habe ihn bis heute in der Nase. Dann war sie zwischenzeitlich daheim und dieser Sarkom hat ihr den Darm abgeschnürt. Mhm. Und das ist auch ein Bild, wenn du jemanden seinen einen Kot rausbrechen siehst. Wo brachte er denn raus? Sie hat ihn rausgebrochen. Ach, aus dem Mund gebrochen? Ja. Also ich habe es jetzt mal etwas gediegen ausgedrückt. Ja, ich verstehe, ja. Ja, ich habe das auch, schon gehört, ja. Wir hatten so ausgemacht, dass sie oben lag und sie hatte immer so eine Klingel bei sich. Und wenn sie irgendwas hatte, hat sie immer geklingelt und dann hatte sie eines Tages geklingelt. Ich bin die Treppe hoch und sehe nur, wie diese schwarze Flüssigkeit aus ihr rausspritzt. Und ich lasse aus lauter Reflex diese Nierenschale fallen, die sie mir entgegenhält, weil das war echt nicht mehr normal. Mhm. Ich habe nur noch geschrien, ich habe nur noch nach Hilfe geschrien, weil ich konnte mir nicht helfen. Mhm. Und die war wach dabei. Und sie war bei Bewusstsein, ganz klar. Sie wusste, was da gerade mit ihr vorgeht. Ja, genau. Gott, wie schrecklich. Wie schrecklich für dich und wie schrecklich natürlich auch für deine Oma. Ja. Furchtbar. Du warst 14, ja. Müssen wir nochmal sagen. Jetzt verstehe ich das noch mehr, dass ich noch besser, dass du da so traumatisiert von warst damals. Ja, ja, das ist immer noch nicht weg. Also wenn ich hier so oberflächlich spreche, ja, schön. Mhm. Aber wenn es um so ins Detail geht, was siehst du, was hast du gesehen, was ist passiert? Das heißt, das sind so Erinnerungen, die du leider Gottes dein ganzes Leben mit dir rumtragen wirst. Ne? Ich weiß. Das ist so. Dann kannst du natürlich dem entgegenhalten, und das musst du auch, all die schönen Erinnerungen mit deiner Oma, die ja sehr zahlreich sind, wie du mir gerade gesagt hast. Ja, meine Oma war die beste Oma der Welt. Und das muss man immer wieder sich dann vor Augen halten, wenn die schlimmen Bilder kommen, dann muss man die einfach wegschieben und sich die schönen vor Augen führen. Weil, also ich habe auch ein Erbstück von ihr, einen sehr, sehr schönen Ring, also in Form einer Gürtelschnalle, das ist echt klasse gemacht, dieser Ring. Und den habe ich immer an und der ist halt bei mir und ich habe mit dem mal gespielt und ihm in einem fremden Auto verloren. Mhm. Ich habe dieses Auto komplett auseinanderbauen lassen, weil mir dieser Ring so wichtig ist. Ja, das verstehe ich. Das ist was ganz Wertvolles. Ja. Den musst du jetzt auch dein ganzes Leben lang hüten wie dein Augapfel. Mache ich. Ich ziehe den nachts aus, der kommt nicht mit zum Schwimmen, dusche mit den auch nicht. Der ist ganz gelegen. Eine Frage noch zum Schluss, Felicitas. Da kam gerade so eine kleine Andeutung bei dir. Bei aller Trauer, bei aller Verzweiflung und Traurigkeit, die Erinnerungen mit sich bringen. Gibt es auch so einen kleinen Hauch von Zorn auf die Oma, dass sie eben nicht zum Arzt gegangen ist? Ja, ja, ja. Ich kann sie schütteln. Also ich sage immer, ich würde wahrscheinlich alles tun, egal ob strafbar oder legal, um sie ja noch einmal sehen zu können. Mhm. Aber wenn ich sie da sehe, glaube ich, würde ich noch vorm ersten Hauge sagen, ihr dafür eine schmieren, dass sie so bewusst Selbstmord begangen hat. Mhm. Weil was anderes ist es nicht. Man geht zum Arzt, um sowas vorbeugen zu können. Ja. Sie geht da einfach nicht zum Arzt, also dafür gehört sie einfach geschüttelt. Man kann ja nur aus den eigenen Fehlern, aber auch aus den Fehlern der Familie nur lernen. Das heißt, das darfst du nie machen so? Ich kann das auch nicht machen, das geht bei mir sowieso nicht. Und du musst auf deine Mama aufpassen, dass die sich immer frühzeitig untersuchen lässt, wenn irgendetwas ist. Ja, sie hat auch sehr viel draus gelernt, Felicitas, ich danke dir für deinen Anruf. Danke dir fürs Zuhören. Ja, auch, dass du nochmal darüber gesprochen hast, weil ich schon gemerkt habe, gerade als wir in die Details kamen, das ging dir wieder sehr, sehr nahe. Und das verstehe ich, dass einem das dann auch schwerfällt zu berichten. Ja, da ist auch noch nicht alles fertig. Die Zeit hat nicht alle Wunden, aber sie rückt das Unheilbare in den Hintergrund. Ja, das ist gut gesprochen. Das ist gut gesagt. Alles Liebe wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche dir was. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr haben wir und ich begrüße Markus. Markus ist 20. Hallo Markus. Hallo Domian. Markus, ich gehe mal davon aus, dass du ein Enkel bist. Ja. Und kein Großvater. Du willst uns was erzählen von deinem Opa, deiner Oma? Opa. Vom Opa, erzähl. Also ich war, als ich 10 war, also mein Vater ist damals gestorben und da kam ich zu meinen Großeltern. Ja. Also, und... Warum bist du nicht bei der Mutter geblieben? Die kam in eine Klinik, also die ist nicht damit klargekommen, die war depressiv dann. Ach so. Und dann kam ich mit 10 halt zu meinen Großeltern. Ja. Und dann so mit, sagen wir, 10 halt, sag ich mal, oder 11 so, hat es dann angefangen, wo meine Oma weg war, hat mein Vater, Opa mich ständig geschlagen. Mhm. Mit so einem Knüppel so einem Besenstiel, sag ich mal. Mhm. In der Rücken und in der Rippen, halt überall, wo man es aber auch nicht sieht, vom Außen gleich so. Aber sehr brutal. Ja. Und das völlig ohne Grund, sag ich mal. Der kam nach Hause von der Kneipe oder irgendwas. War besoffen? Ja, und dann hat er zu mir gesagt, dass ich da schon wieder rumsitze und hat mir gleich in der Rinne gedröhnt und so, ja. Und ich habe bis heute darüber mit keinem gesprochen. Wie, du hast mit niemandem noch nicht darüber gesprochen? Nee. Gar nicht. Warum nicht? Ja, also ich hatte Angst, dass, also wenn er das erfährt, dass es noch mehr wird, dass es schlimmer wird und ich habe auch nicht geglaubt, sag ich mal, dass, also ich dachte, dass mir keiner glaubt, ich weiß nicht. Wie lange hast du denn bei deinen Großeltern gelebt dann? Oder liegst du immer noch da? Nee, das ging, sagen wir mal, von 10 bis ich 12 war und dann ging das wieder. Dann ging es meiner Mutter auch schon besser und so und dann... Ach so, dann bist du wieder zur Mutter gekommen. Ja, genau, ja. Aber immerhin fast 1,5 Jahre hast du es ertragen müssen. Ja. Hat die Oma das mitbekommen? Nee. Das war auch halt, da ich mich dann, sagen wir mal, im Bad oder so eingeschlossen habe, der hat dann nicht schlafen, dann bin ich wieder raus, hab ich ja auch dolle Wein damals, Tränen und so weg und dann habe ich mich... irgendwo hingesetzt und so, das war... Aber hat die Oma dich nicht mal irgendwie nackt gesehen, im nackten Oberkörper, dass sie die Striemen gesehen hat, die der Opa angerichtet hat? Habe ich verhindert, sag ich mal. Hast du verhindert? Immer irgendwie so irgendwas drüber gezogen? Genau, ja. Und sind das die Eltern deiner Mutter? Ja. Ja. Hast du deine Mutter auch nie dann davon... du sagst, du hast es nie erzählt, aber warum hast du es deiner Mutter nicht erzählt? Ich weiß es selber nicht so wirklich. Also ich habe gedacht, so, dass das alles nur schlimmer wird, wenn ich denn noch mal, also wenn ich das meiner Mutter erzähle. Was ist jetzt? Hallo? Ja, ich bin noch dran. Das war mein Handy so. Ja. Hat er dir denn gedroht, wenn du irgendwas sagst, dann passiert noch was Schlimmeres? Ja, das auch. Ja. Mhm. Er hat manchmal gesagt, zum Beispiel, dass ich, nächstes Mal nicht so glimpflich davon komme und so weiter. Hm. Irgendwas summt da so komisch. Was ist das? Hörst du das? Ja, das ist jetzt weg, oder? Das ist ein bisschen nervig. Ja, jetzt ist es weg. Hm. Deswegen mein anderes Handy, das mache ich jetzt mal aus. Ja, mach das mal aus. Das ist nicht gut. Dann bist du jetzt zu deiner Mutter gekommen. Aber sicherlich habt ihr doch dann auch die Großeltern wieder besucht mal ab und zu. Wie war das denn dann? Da bin ich nicht mitgegangen mehr. Bist nicht mitgegangen? Nee. Aber das war doch für deine Mutter auch komisch dann, wenn so ein 12-jähriger Junge sagt, ich gehe nicht mehr mit zu Oma und Opa. Ja, da habe ich auch immer Ausreden gefunden, so. Das ist und das ist ihr immer gelungen? Ja, immer. Und die kamen nicht auch mal zu euch zu Besuch nach Hause? Ne, da war die Oma alleine meistens. Ah ja. Weil der ja immer saufen gegangen ist und sowas. Wie war denn dein Verhältnis zu dem Opa, bevor dein Vater gestorben ist? Ja, wie soll ich sagen, das war, also... gut ist ein bisschen übertrieben, aber es ging eigentlich. Normal. Also. Ja. Also, also nicht besonders so, aber... Wie oft in dieser Zeit, in diesen zwei Jahren, knapp zwei Jahren, hat er dich vermöbelt? Vermöbelt klingt zu harmlos. Hat er dich verprügelt? Also die Woche war es meistens, also bestimmt 4-5 Mal auf jeden Fall. Er muss ja in einer irren Angst gelebt haben da. Bei denen. Also ich weiß nicht, wenn ich da länger gewohnt hätte, und dann hat sich auch eine richtige Wut entwickelt, sag ich mal. Wenn ich ja älter gewesen wäre, und ich glaube, den hätte ich zurück, denn irgendwann denn, wenn ich älter wäre, ich glaube, den hätte ich, sag ich mal, auseinandergenommen, sag ich mal so. Lebt dein Großvater noch? Nee. Wann ist er gestorben? Da war ich 14, glaube ich, 14 oder 15. Ja. Da gab es doch dann auch sicher eine Beerdigung. Ja. Bist du da mitgegangen? Da war ich bei, ja. Und erinnerst du dich daran? Wie hast du das empfunden? Ja, das war eigentlich, ich sag mal so, das hat mich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich interessiert, sag ich mal, weil ich halt mehr wütend war und als alles andere. Ich bin da bloß halt, weil auf der Beerdigung, da musste ich, sag ich mal. Musstest du mit der Mutter, ja klar. Ja. Naja, es hätte ja sein können, dass du da sitzt und innerlich gedacht hast, es geschieht dir recht gut, dass du weg bist. Ja, um ehrlich zu sein, ja. Die Richtung hast du gedacht? Ja. Das sind keine guten Erinnerungen, ne? Nee. Wirklich nicht. Das ist auch schlechter. Ja. Was hast du denn noch schlechter? Jutta? Du hast gesagt, das ist reine schlechte Erinnerung, ne? Wenn du an deinen Opa denkst. Ja. Aber wie ist denn dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Das ist gut. Das ist gut. Erzähl's deiner Mutter doch mal. Ja, ich hab's auch schon überlegt. Das hätte ich, sag ich mal, schon machen können, aber das irgendwie wie... Vielleicht ist es für dich auch ganz gut, wenn du hast es jetzt hier zum ersten Mal erzählt, wenn du es dann deiner Mutter erzählst, dann wird die dir vielleicht auch noch irgendwelche Sachen von ganz früher erzählen, die du nicht weißt, wie er sich früher verhalten hat. Ich glaube, dass es dir gut tut, wenn du mit ihr sprichst. Könnte sein, ne? Das habe ich auch manchmal schon gedacht. Das ist aber, wie soll ich erklären, wie so eine Blockade, sag ich mal. Ja, aber du hast ja die Blockade jetzt schon gebrochen, also ein bisschen gebrochen, indem du hier angerufen hast. Ja, das stimmt, ja. Aber das ist immer noch was anderes, sag ich mal, weil das so anonym, sag ich mal, ein bisschen, also... Ja, absolut, verstehe ich. Du eine außenstehende Person, sag ich mal, so. Und aber wer weiß, wenn das jetzt ein bisschen sacken lässt und vielleicht, wenn es sich ergibt in der nächsten Zeit, in der nächsten Woche mal, sprich's doch mal an. Ich glaube, wie gesagt, dass es gut ist. Ja. Dann danke ich für dein Vertrauen, dass du dich hier gemeldet hast und das zum ersten Mal erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Und ich danke fürs Zuhören und du machst eine super Sendung. Dankeschön, Markus. Dir wünsche ich alles Gute. Ebenfalls. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Großeltern und Enkel. Was habt ihr mit euren Großeltern schon Schönes oder Schlimmes? Schlimme haben wir auch gerade gehört. Erlebt oder erlebt es vielleicht sogar noch im Moment? Und Frage an die Großeltern, was habt ihr mit euren Enkeln Schönes oder Schlimmes erlebt? Oder erlebt es gerade im Moment auch noch? Telefonnummer 0800 220 50 50 und hier ist Marco und Marco ist 41. Hallo Marco. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich habe jetzt durch Zufall reingeschaut, weil ich irgendwie nicht schlafen konnte und da war dieses Thema Großeltern und Enkel und da fiel mir spontan eine sehr unschöne Situation ein, die ich so Mitte der 90er Jahre erlebt habe. Mein Großvater war schon hilfebedürftig. Ja. Und wir hatten so eine Vereinbarung, dass er sich täglich telefonisch oder maximal alle zwei Tage dann meldet, dass wir wissen, also meine Eltern und ich, wir hatten uns das so ein bisschen aufgeteilt. Ja. Er wohnte halt alleine in der Wohnung. Die Oma war tot schon? Die hatte eine Lebensgefährtin, aber die wohnte in der Wohnung nicht mehr drin. Ah ja. Ja, und dann war das so, er meldete sich nicht, er ging dann zwei, drei Tage ins Land. Auch die Nachbarin, von der wir die Telefonnummer hatten, die wusste auch nicht, was mit ihm ist. Und ich hatte den Schlüssel von der Wohnung, bin dann nach dem dritten oder vierten Tag dann da in die Wohnung gekommen und hatte irgendwo, wo ich in diese Wohnung dann eingetreten bin, schon ein recht komisches Gefühl. Mhm. Ja, schlussendlich habe ich ihn dann in der Wohnung gesucht und habe ihn dann tot in der Badewanne gefunden und man hinterher bei dieser Option, wo Obduktion oder wie heißt das? Obduktion, ja. Festgestellt hat, muss er also auch schon da 3 oder 4 Tage tot in der Badewanne gelegen haben. War das eine Selbsttötung? Nein, das er hat einen Herzinfarkt oder einen Herzstillstand und ist dann halt in der Badewanne wohl umgekippt und lag dann halt 3 oder 4 Tage. Ist er quasi ertrunken in der Badewanne, kann man das sagen? War da Wasser drin? Ja, Wasser war drin. Ob der schlussendlich da ertrunken ist, ist es was, konnte man nicht mehr so ganz nachvollziehen. Allerdings auch diese Situation, dieser Anblick, das glaube ich, sehr massiv und maßgeblich eingeprägt, obwohl das, wie gesagt, schon roundabout 15 Jahre her ist, kommt das immer wieder ab und zu hoch. Und was hast du denn in dem Moment, als du da in der Wohnung warst und ihn da hast tot in der Badewanne liegen sehen? Das ist ja in der ersten Sekunde ein Megaschock. Was macht man denn dann? Hast du das realisiert, dass er tot ist? Ja, ja, ich hab schon klar gesehen, das sah auch alles, das ganze Umfeld sah jetzt auch nicht so toll aus und Was hast du gemacht? Also, wo ich ihn da gesehen habe, das ganze Umfeld, also man sah halt, dass es ein Unglücksfall direkt war und dass man auch nichts mehr machen konnte, irgendwie war das schon, es sah schon aus, dass es 3, 4 Tage her sein muss, dass das passiert ist. Ja gut, dann habe ich dann die Polizei angerufen und das ganze Übliche, was mich auch aus heutiger Zeit, ich habe das also relativ wie in einer Schockstarre, habe ich jetzt irgendwie doch alles relativ gut hingekriegt. Ich glaube, man funktioniert dann auch ganz einfach und macht dann Sachen, ohne zu überlegen, die richtig sind. Die Polizei anrufen war wahrscheinlich genau das Richtige und die Polizei hat dann alles Weitere eingeleitet. Genau. Ja. Aber bis die Polizei kam, warst du alleine mit ihm in der Wohnung? Genau. Und ja, das war schon auch im Nachhinein eine sehr ungewöhnliche und eher unangenehme Situation. Das war ein Da vergehen ja dann bestimmt auch nochmal mindestens 10, 15 Minuten, bis die Polizei kommt. Bist du dann in diesem Badezimmer geblieben oder in einen anderen Raum der Wohnung gegangen? Nee, ich bin dann, ich glaube, ins Wohnzimmer damals gegangen, weil das ganze Bad ja auch mit Blut voll war und das war ja nun wirklich kein besonders netter Eindruck, weil nach 3 bis 4 Tagen sieht dann auch ein toter Mensch auch nicht mehr so wirklich schön aus. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Opa? Also, das war sehr gut, das war halt sehr, väterlich geprägt und war im Grunde so mit einer, oder war die zweitwichtigste Bezugsperson und also aus der Vergangenheit, ich hatte immer Erfahrungen gemacht, wenn Menschen gestorben sind, da war es halt dann der übliche Weg, dann sind sie dann beerdigt worden, aber in diesem Fall hat mich das doch sehr massiv und lange beschäftigt und das hat auch eine ganze Zeit gedauert, bis ich das verarbeitet habe. War der Grund vielleicht auch, dass du dir Vorwürfe gemacht hast, dass du nicht eher hingefahren bist? Nee, Vorwürfe nicht. Also das, weil da hatten eigentlich eine ganz gute, hatten das Ganze gut organisiert. Aber wie gesagt, weil wenn er sich mal einen Tag nicht gemeldet hat, dann war das jetzt nicht so dramatisch. Aber jetzt nach dem dritten Tag, da wurde man dann aufmerksam. Ja. Wurde man aufmerksam und da hat man gedacht, da muss irgendwie was passiert sein. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du das so einigermaßen verarbeitet hast? Ja, also das hört sich vielleicht jetzt ungewöhnlich an, aber ich denke heute dann noch häufiger dran, das ist jetzt nicht jeden Tag, aber das hat sich, es gibt ja so Situationen im Leben, das hat sich sehr maßgeblich bei mir eingebrannt. Das sind genau wie viele Jahre jetzt her? Du sagst, in den 90er Jahren war das? In Mitte der 90er, das müssten jetzt so 14, 15 Jahre her sein. Mhm. Und ja, ich finde, das hört sich gar nicht komisch an. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Schockerlebnisse und Schmerzerlebnisse gibt, die man vielleicht auch nie wirklich verarbeiten kann. Oder die verändern sich vielleicht die Gefühle, aber dass man das letztendlich vielleicht sogar ganz lange mit sich herumträgt. Das halte ich für möglich. Ja, also es beschäftigt mich jetzt nicht mehr tagtäglich, aber gerade wo ich in deine Sendung reingeschaut habe, wo ich die sonst um diese Tageszeit im Grunde selten gucke, ist mir das dann aber doch irgendwie direkt in den Kopf gekommen und habe ich gesagt, das muss ich erzählen. Das ist jetzt nichts Hochdramatisches, aber war für mich schon ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Darf ich dir dann noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Oder hältst du es nicht für nötig? Nein, also das ist nicht nötig. Das ist ein nettes Angebot, aber ich denke, da komme ich eigentlich ganz gut mit klar. Ja. Genau. Okay, Marco, dann danke ich dir für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute und dass du vielleicht dann doch noch mehr Abstand gewinnen wirst in der nächsten Zeit zu diesem schlimmen Erlebnis und den Eindrücken. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke dir, ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Rosemarie und die ist 76. Guten Morgen, Rosemarie. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ich gucke schon jahrelang deine Sendung, die gefällt mir sehr gut. Das freut mich. Da bleibe ich extra für auf. Das ist eine Ehre. Vielen Dank. Und so. Zwar folgendermaßen. Meine Eltern sind Juden gewesen. Mhm. Und wir sind, als ich war damals 3 Jahre alt, da wurde morgens mein Vater abgeholt von der Gestapo oder wie sich der nennen. Mhm. Und wie so ein Tier haben sie den abgeholt aus der Wohnung. Kann mich daran erinnern. Und mit 6 Jahren war ich, da wurde kam ein Telegramm, er sei ohne Herz- und Kreislaufschwäche gestorben. Mhm. Dann durften wir als Kinder, wir mussten ja auch den Judenstern tragen, durften in keinen Bus rein. Wir durften keine Straßenbahn rein, nichts, gar nichts. Wir mussten draußen warten. Und kleine Kinder, die wollen nicht laufen. Hm. Und wir haben immer geweint, weil wir da nicht rein durften. Hm. Haben aber den Grund nicht gewusst. Ja. Und dann eines Tages kam Bescheid, meine Oma und mein Opa war schwer zuckerkrank, hatte nur ein Bein, wie die rausgehen, die wohnten in der ersten Etage. Waren denn Oma und Opa auch Juden? Ja. Ja. Ja. Hm. Und die sind dann auch abgeholt worden, die sind nach Theresienstadt gekommen. Hm. Da kriegten wir dann Bescheid, dass die in Theresienstadt gegangen sind. Da warst du ungefähr wie alt? Da war ich ungefähr zwischen 9 und 10 Jahre alt. Ja. Und das haben wir dann, glaube ich, 6, 7. Mhm. Ja, so um die Zeit rum. Mhm. Und die wurden nach Theresienstadt gebracht und wurden dann auch ermordet dort. So auch ermordet, in der Gaskammer. In den Gaskammern. Da kam dann Bescheid. Mhm. Und meine anderen Onkels, ja, ein Onkel Paul, ein Onkel Jost, und meine Tante, die hat noch ein Visum gekriegt, damals für nach England. Die hat auch noch da gelebt. Aber die anderen sind alle in Dachau war mein Vater. In Buchholz und in, wer ist das, große KZ da. Ich komme jetzt wieder auch aufgeregt. Ja. Sind die dann auch alle gekommen und sind alle Telegramme gekommen, sind alle dort umgebracht worden. Wir haben jahrelang darunter gelitten. Und wir sind geflüchtet. Lass mich kurz fragen, was ist aus deiner Mutter geworden? Meine Mutter, die hat hat sich irgendwo versteckt gehabt mit uns. Also wären wir ja auch weg gewesen. Und wir sind nach Oberschlesien, nach Antonienhütte, waren wir in einer Scheune und haben dort in einer Scheune jahrelang gelebt. Wir kriegten morgens eine Schnitte Brot. Hat euch jemand versteckt in der Scheune? Ja. Also ein guter Mensch, der euch das Leben hat. Wir hatten eine Bäckerei. Ja. Morgens kriegten wir eine Schnitte Brot und abends eine Schnitte Brot jeden Tag. Mhm. Aber morgens haben wir ihnen das Mittagsstück gegessen und abends haben wir die Kurse gegessen, weil das ja länger angehalten und so hat. Ging das dann bis zum Kriegsende. Und dann sind wir geflüchtet, weil das war auch schon wieder so weit, dass man uns da gefunden hatte. Wir gingen auch da zur Zeit nicht zur Schule. Mhm. Und mein Bruder und ich. Und dann sind wir nach Österreich, Oberdonau. Und da sind wir geblieben, bis die Amerikaner reingekommen sind. Und dann ging es uns gut. Dann kriegten wir so Care-Pakete. Mhm. Und dann haben wir auch alles zu essen gehabt. Und sind dann wieder nach Oberhausen zurück, wo wir dann auch bis heute noch leben. Bist du denn heute auch Jüdin? Ja. Ja. Und praktizierende Jüdin? Bitte? Praktizierende Jüdin auch? Nein. Das nicht? Nein. Ich war ja noch klein, als das alles angefangen ist. Lass mich nochmal fragen, du hast gesagt, dass der Opa dann auch abgeholt worden ist von den Nazis. Opa und Oma. Opa und Oma, ja. Ja. Hast du das genau in Erinnerung, wie das war? Erzähl mal. Ja, ganz genau. Die hatten eine ganz große Tüte mit Karton mit Knöpfe. und lauter, weil ich Kind war und war am Weinen. Und dann habe ich mich mit den Knöpfen beschäftigt und habe mir die Knöpfe da rumgewühlt. Also die Oma und Opa hatten Knöpfe? Ja, die hatten so eine ganze Tüte mit großen Knöpfen und Karton da oder Kiste oder was, Blechdose war das. Ja. Und da habe ich immer so drin rumgewühlt, weil ich auch Kind war, war ja auch nervös, weil die ganzen Beamten da standen, haben Angst gehabt, dass die vielleicht noch laufen gehen konnten. Ja. Und die sind dann alle Male mit mehreren Mann, mit so Helmen hatten die auf. Mhm. Und die haben dann meine Großeltern aus der Ette, mein Opa ist nur die Treppe runtergefallen, weil er ja nur ein Bein hatte. Die haben ihn ja richtig gestoßen. Mhm. Also das war ganz grausam gewesen, was wir da erlebt hatten. Das hast du auch noch sehr gut in Erinnerung, all die Jahrzehnte behalten. Ja, ich habe auch noch Bilder von meiner Oma und Opa. Opa, die hatten einen großen Affe. Und der war im Käfig, ein riesengroßer Affe. Und der konnte alle Frauen leihen, die dunkel waren, nur keine Blonden. Ein richtiger Affe, ein lebendes Tier? Lebendes Tier, habe ich auch Bilder von. Ah ja, das ist ja kurios. Und zwar habe ich die Bilder alle damals geschickt gekriegt. Ich wusste noch nicht mal, wie mein Vater aussah. Mhm. Und aus Zufall habe ich jetzt Briefe vor 2 Jahren gekriegt aus England, wo man mir Bilder von meinem Oma, Opa und meinem Vater geschickt hat. Nun sind so viele Menschen ums Leben gekommen. Ja, das ist... Es sind so viele Menschen ermordet worden, so muss man es sagen. Ja, also die sind Herz- und Kreislaufschwäche. Mein Vater ist 1912 geboren. Ja. Rechnen wir mal zurück. Wie war das denn für dich? Du wurdest dann immer älter, wurdest eine junge Frau und dir wurde das, je älter du wurdest, immer klarer, was für ein großes Verbrechen und was für ein großes Unglück geschehen war. Hast du dich denn in diesem Land als junge Frau wohlgefühlt in Deutschland? Ich muss sagen, also wie so man sagt, Wohlgefühl, vielleicht Wohlgefühl, es war mein Zuhause. Mhm. Aber irgendwo war der, kein Hass, aber das war ein ganz komisches Gefühl. Ja. Leuten gegenüber, wie die auch jetzt werden, die Stolpersteine verlegt. Mhm. Und man hat ja, meint, das wäre eine Wiedergutmachung, ist es aber nicht. Mhm. Also Stolpersteine vielleicht als Erklärung für die Leute, hier in Köln gibt es das auch, da gibt es so kleine, die sehen so aus Gold, aus einem ja, Metall. Ja, kleine goldene, die sind bei meinen, wo wir gewohnt haben. Steine, die werden in die Erde gemeißelt, genau. Und da stehen das, die Namen dann drauf. Ja, steht ne? Erwin Israel Blumenthal, 1940, 1912 und 1940 ist er gestorben. Mhm. Und meine Großeltern, da musste ich gucken, da weiß ich jetzt nicht mehr genau. Man kann es nicht gut machen. Man kann es nicht gut machen, aber man ist psychisch, das ganze Leben ist man angeknackst. Bei jeder Kleinigkeit, die man irgendwie haben möchte oder möchte oder mit, kommt darauf, was haben die Juden denen denn getan? Ach, natürlich gar nichts. Das ist alles. Die haben gar nichts gehabt. Rosemar. Mein Vater war Arbeiter, meine Großeltern waren Rentner, die haben gar nichts gehabt. Mhm. Waren ganz liebe Leute. Rosemar, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ja. Und du bist, glaube ich, die Erste überhaupt in dieser Sendung, die von einem solchen Schicksal so konkret erzählt hat. Ich danke dir sehr herzlich dafür und wünsche dir alles Liebe und alles Gute, sicher auch im Namen all unserer Zuschauer und Zuhörer. Mhm. Und ich bedanke mich auch für Ihr Gespräch und mach weiter so. Dankeschön, Rosemarie. Ja. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. So, hier haben wir noch die Laura. Laura ist 18. Hallo Laura. Hallo Domian. Was willst du uns noch erzählen? Schick dich so heute aus. Dankeschön. Was willst du uns noch erzählen? Ja, also meine Oma und ich, wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis zusammen. Also ein tolles Verhältnis. Ein super tolles Verhältnis. Wie alt ist die Oma? Die ist schon 70. Die ist schon 70? Die ist schon 70. Und wie zeigt sich dieses freundschaftliche Verhältnis? Ja, wenn ich zum Beispiel auf Partys eingeladen werde, dann fährt sie mich meistens hin und dann bleibt sie meistens noch halbe Stunde, Stunde und macht dann noch mit Party. Ach, das finde ich ja toll. Das finde ich toll. Hast du, wir haben ja gerade ein bisschen drüber gesprochen, hast du ein besseres Verhältnis zu deiner Oma als zu deiner Mutter? Ja, weil ich halt schon seit ich klein bin halt mehr mit meiner Oma zu tun habe, weil meine Eltern halt beide berufstätig waren. Sag mir noch zum Ende, wir sind gleich leider am Ende der Sendung, was ist die tollste Eigenschaft deiner Oma? Dass sie unglaublich witzig ist und dass sie auch die verrücktesten Sachen macht und die mich immer wieder zum Staunen bringen. Was, ja. Was ich toll finde, du wirst die Oma jung halten. Und die Oma hat für dich den Einfluss, dass du reifer und weiser wirst. Das ist das Tolle, wenn die Alten und die Jungen zusammen sind. Da können beide Seiten sehr von profitieren. Finde ich super. Schön, dass wir noch ein paar, wenn auch nur ganz kurz gesprochen haben. Und ja, du versprichst mir, dass du deine Oma grüßt von mir. Werde ich machen. Super. Laura, alles Liebe. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. In der Technik, Michael Ochs. Morgen geht's weiter um 1 Uhr. Bis dahin, ciao.